Hallihallo und herzlich willkommen zu Dulli TV. Entschuldigung, Dulli Talk. Beste Anmod, direkt versprochen. So gefällt mir das. Mach nochmal neu. Nee, wir machen das Cold Opener, Mach das ist sehr schön. Nein! neu. Dulli Mach Talk neu. Quickie. Ein neues Format, das ein altes Format ist, aber im neuen Gewand. Denn arbeitsfreiheitstechnisch bedingt, das klingt so, als wäre einer im Knast. Nein, keiner ist im Gefängnis. Vielleicht im Außer. Gefängnis in der Liebe, vielleicht. Oh. Anspielung auf wen war das? Das müssen wir jetzt hier aber. Penis und Vagina, wenn die sich mögen, dann stecken die zusammen. Hängt das einfach, hängen die zusammen und kommen nie wieder auseinander. Gut, wie ist es dir ergangen? Ist mir eigentlich egal, weil wir haben nur 15 Minuten, weil das ist nämlich das neue Format. Dulli TV Quickie. 15 Minuten, im besten Fall, im schlimmsten Fall 20 Minuten, aber das sollten wir eigentlich hinkriegen. Immer Naja. kleine Themen, ein einzelnes Thema. Wir werden nicht groß ausschweifend, sondern wirklich fokussiert über ein Thema reden. Heute ist Daniel bei mir. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank. Wollen wir direkt starten? Das Thema ist Ja, Ghost Recon Wildlands, ein Videospiel, Sachen gibt's. das auf der Xbox One, PlayStation 4 und dem PC verfügbar ist. Rausgekommen ist es. Na, wann ist es rausgekommen? Glaube, am 7. März, ne? Das ist eine Tugend. Das ist total doof, was ich da gesagt habe. Egal. Nein, es ist rausgekommen am 7. März, stimmt. 7. März 2017. Also relativ frisch noch. Genau. Wir haben heute den 19. Also gerade mal in diesem Monat ist es gerade noch neu, wirklich für uns. Also ja, gute anderthalb Wochen halt. Ich habe gespielt die Open und die Close Beta. Wer nicht weiß, was das ist, kann das selber nochmal googeln, aber ich erkläre es auch einmal kurz. Man muss sich dafür anmelden, um die nicht fertige Version zu spielen. Quasi wie eine Demo. So ein bisschen, wie eine Demonstration. Die man sich selber runterladen kann, dann spielen kann. Ich war am Anfang mega gehypt. Dann hatte ich die Open Beta gespielt, die Close Beta. Und dann die Open Beta und mit zunehmender Spielzeit fand ich es immer beschissener. Aber nicht, weil mir das Spiel keinen Spaß gemacht hat, sondern weil die technischen Fehler einfach ein großer Kritikpunkt sind. Sowas wie, ach, dass Equipment nicht genutzt werden kann. Also genau, es ist in Bolivien eine Vier-Spieler-Gruppe, und zwar die Ghost. Das ist so eine Elite-Gruppe des amerikanischen Militärs. Und das soll dort ein Drogenkartell in Bolivien hochnehmen. Es ist ein Open-World-Spiel mit Helikopter, Motorrad etc. Ziemlich lang. Du hast mal probiert, von ganz nach unten nach ganz nach oben zu fliegen. Und das hat wie lange Ja, es gedauert? ist, also sagen wir so, man braucht auf jeden Fall eine Toilettenpause zwischendurch. Krass. Das Also ist. sagen wir mal, eine gute halbe Stunde braucht man auf jeden Fall, um von unten nach oben zu fliegen. Und das ist Ja, für zum ein Fliegen Open nicht. World. Also, Fliegen Ach kriegst so. du schnell hin. Okay. Aber allerdings, laufen würde ich locker sagen, sind es 2, 3 Stunden. Okay. Also das ist schon ziemlich viel. Es ist ein Taktikspiel. Man spielt zu viert gegen Computergegner. Also ganz viele Bots rennen dort rum und die kann man dann taktisch auseinandernehmen, um irgendwelche Objectives zu machen, wie zum Beispiel eine Festung einnehmen oder eine Zielperson extrahieren, Daten sammeln, jemanden verhören. Also das sind so die Hauptsachen, die man dort macht. Neben kleinen anderen Nebenjobs. Und genau, also ich habe es mir nicht gekauft. Daniel hat es sich dann doch jetzt gekauft. Wie lange hast du das jetzt schon? Ja, seit letzte Woche Freitag. Ah, okay. Also hast du knapp eine Woche. Also kurz nach dem Release habe ich mir dann geholt, weil es dann für mich in den preislichen Rahmen gekommen ist, für den ich es auch halte, sagen wir es mal so. Okay. Ja, weil, also für mich, man muss ganz ehrlich sagen, ich möchte gar nicht eigentlich aufs Spiel eingehen, weil wer sich wirklich für das Spiel interessiert, hat auf jeden Fall schon mal einen Trailer gesehen und so und möchte wahrscheinlich jetzt, glaube ich, eher nur wissen, kaufen oder nicht kaufen. Die Frage kann ich selbst nicht ganz beantworten, weil für mich, also ich versuche sehr objektiv dabei zu sein und für mich ist ein Spiel, das sich, wenn ich es spiele, so anfühlt, als fehlt noch ein ganzes Jahr Entwicklungszeit, weil es so unglaublich viele technische Fehler hat. Finde ich eine Frechheit heutzutage, dafür überhaupt Geld zu verlangen. Und dann auch noch 70 € bei Release, beziehungsweise jetzt, wenn man zum Mediamarkt Saturn geht, um die 55 €. Das ist einfach, für mich persönlich ist es wirklich eine Frechheit. Also die 70 € definitiv, gebe ich dir vollkommen recht, vor allem wenn man überlegt, 70 € Standardversion. Das darf man nicht vergessen. Ne? Es gibt ja quasi noch dann diese Deluxe- und die Gold-Version, wo es dann, wo dann der Season Pass inklusive ist, wo man jetzt noch nicht weiß, aus was diese DLCs bestehen werden. Das finde ich halt auch noch so eine Sache. Du kaufst quasi einfach was aufs gut Glück, und DLCs sind zahlst. übrigens zusätzliche Download-Inhalte, falls man irgendwie mal Bock auf irgendwas hat, das Genau, quasi zusätzliche Spiel erweitert. erweitert, dann kann man Ja. sich sowas kaufen. Genau. Und die kann man sich auch immer noch nachträglich kaufen, das auf jeden Fall. Aber jetzt auf Ja. Anhieb, ich glaube, wenn man das jetzt alles zusammen kaufen würde, ist man bei 123 € Viel in zu der, in krass der. einfach. So, und das ist einfach, dass das geht, das ist das Spiel so an sich nicht wert. Ja. Das muss man auch ganz klar sagen. Und das war es auch bei mir mit den 70 €. Die 70 € waren mir das Spiel auch nicht wert. Aber halt. Wenn, ja, sag du. Eine Woche nach dem Release, das Spiel halt einfach mal schon auf 55 € runtergesetzt ist, Da muss weil ich keine jetzt Ahnung. direkt mal einhaken, weil ich habe jetzt gerade Amazon aufgemacht und heute am 19. also sage und schreibe, wie viel sind das? Wann kam, ich weiß gar nicht mehr, was habe ich gesagt? Wann kommt raus? Am 7. Am kam es 7. raus. Okay, also 12 Tage nach Release, das ist schon krass. 12 Tage nach Release kostet es bei Amazon nur noch 40 €. Von Ja. 70 runter. Also das sagt halt schon alles aus. Und die 40 € ist das Spiel jetzt aber wert. Muss ich jetzt im Endeffekt sagen. Weil es macht unheimlich viel Spaß, wenn du Leute hast, eine Gruppe hast, mit denen du spielen kannst. Bockt es super. Grafiktechnisch ist es ein Meisterwerk. Klar, es gibt immer noch diese, na, Fehler kann man es eigentlich nicht nennen, aber die für 2017 gefühlt nicht perfektionierten Eigenschaften. Ja. Weil, Beschreib mal ein, zwei. nehmen wir zum Beispiel das Hubschrauberfliegen. Es funktioniert. Man kommt von A nach B. Aber das war es auch. Du hast, also es fehlt ganz offen, also es fehlt einfach ein Ruder. Du hast bei dem Helikopter hast du keine Ruderfunktion, obwohl die Knöpfe eigentlich dafür da wären. Ja, Perfekt das LB und ist so RB, geil. also die Knöpfe sind nicht belegt. Man könnte sie perfekt dafür nutzen. Das heißt, das Ding fliegt sich im Endeffekt nachher wie ein Flugzeug. Der Hubschrauber fliegt sich im Endeffekt wie ein ganz schlechtes Flugzeug, weil Das ist du ja eigentlich hast. das total Bescheuerte daran, weil der Helikopter, also ich meine, es ist ein Taktik-Shooter, bei dem man einen Helikopter taktisch einsetzen muss. Das heißt, in einer brenzlichen Situation müsste man das Gerät auch mal auf der Stelle drehen, weil das ist ja auch das Grundprinzip eines Helis, dass der nicht wie ein Flugzeug nur geradeaus fliegt, sondern dass man ihn auf der Stelle drehen kann. Also Und du das kannst ist. ihn auf der Stelle drehen, das ist möglich, aber halt nicht so präzise und mega umständlich. Ja, also. Sagen wir schlichtweg, es ist objektiv eigentlich nicht möglich, ihn wie einen Helikopter zu benutzen. Und Richtig. wozu dann einen Helikopter? Das ist dann schon mal Quatsch. Und So, deshalb, das also. denkst du, brauchst in diesem Spiel irgendein Flugfahrzeug? Wie wir gerade schon Also. gesagt haben, also es ist halt mega weitläufig, das Spiel. Deshalb Richtig. eigentlich, du Also. bist darauf angewiesen, den Helikopter zu nutzen. Und sogar auf dem Cover ist ein Helikopter. Also der Helikopter ist das Hauptvehikel, mit dem man sich überhaupt auf dieser Karte bewegt. Hauptsächlich auf jeden Fall. Ja, also sagen wir mal so, in den, es gibt ja 21 Gebiete, die du hier quasi erkunden kannst. Alle unterschiedlich, das heißt von Wüste, Berglandschaft, Dschungel, Salzwüste, wie auch weiter. Also es ist unendlich viel. In diesen Gebieten benutzt du immer unterschiedliche Sachen. Also ich habe mir schon wirklich aufgefallen, dass wir teilweise nur mit den Motorrädern rumfahren. Okay. Dann teilweise nur mit Autos, und wenn du dann halt gebietübergreifend Missionen hast, oder einfach schnell von A nach B kommen möchtest, nimmst du entweder den Helikopter oder nutzt halt die Funktion der Schnellreise. Aber du wechselst dich gut ab, aber du benutzt die Dinger schon häufig. Also was Ghost Recon für mich extrem hat, es ist ein Sniper-Spiel. Also Ja, man legt sich hundertprozentig. irgendwie einen Kilometer weit weg, zwei, drei Leute infiltrieren ein Gebiet und ein oder zwei Sniper setzen sich an unterschiedliche Positionen Kilometer weit weg und snipen die Leute weg. Und das ist halt geil. Ich stehe auf dieses Sniper-Feeling. Und Ich weiß aber nicht, also für 70 Euro ein Sniper-Spiel zu kaufen, ist ein bisschen krass. Deshalb habe ich zum Beispiel auch nie Sniper Elite oder dieses Ghost Warrior mir gekauft. Aber Ja. jetzt, wo ich hier sehe, 40 Euro bei Amazon, das ändert meine Meinung nicht zu dem Spiel, aber das ändert meine Meinung dazu, ob man es sich kaufen sollte. Wenn man das Spiel für unter 50 Euro bekommt, bekommt man wirklich schon, also extrem viel Spielzeit. Deshalb meine Frage, was glaubst du, also wie lange hast du jetzt gespielt, weißt du das? Sagen wir so, ich hatte die Woche jetzt frei und habe jeden Tag wirklich viel gezockt. Okay, also sag mal so, vielleicht so im Schnitt 25 Stunden hast du es jetzt gespielt, 30 Warte mal. vielleicht? Nee, so viel glaube ich nicht. Da wäre ich über. Also sag mal, ich wäre geschockt, wenn ich so viel gespielt hätte. Oh mein Gott. Mama, hör bitte bloß nicht zu. Ich kann da eben reingucken und du kannst da Guck mal eben bitte kurz sagen, rein. was du noch sagst zu dem Also, um jetzt zu mal der auf die Story würde Spielzeit ich zu gerne wissen. kommen. Ich wollte gerade sagen, also storymäßig, was habe ich denn jetzt hier gerade? Es gibt quasi einen Boss der Bosse. Da basiert das Ziel drauf, diesen nachher auszuschalten. Und um da hinzukommen, musst du quasi vier Unterbosse erledigen. Diese vier Unterbosse haben jeweils nochmal jeweils einen Unterboss. Und unter diesen Zwischenbossen, so nennen die sich quasi, gibt es vier kleine Bosse, Okay, also die man da. hangelt sich von Nebenmission und Boss zu Nebenmission, bis man dann Richtig. irgendwann ganz Also du am musst Ende quasi. steht bei dem Genau, Großen. es ist quasi so, du hast diese 21 Gebiete, es gibt 21 kleine Scheißbosse. Um den kleinen Scheißboss zu erledigen, musst du sechs kleine Missionen erledigen. Das heißt, du hast echt unendlich viele Missionen. Also es ist Okay. echt viel. Ja. Du kannst allerdings, das ist das Schöne daran, alle unabhängig voneinander erledigen. Also du könntest rein theoretisch, wenn du jetzt irgendwie durch Zufall diese Informationen findest, einen der Oberbosse schon erledigen. Okay. Was schon aus Versehen bei uns passiert ist, beziehungsweise es ist aus Versehen passiert, weil ich mit einem gespielt habe, der schon in der Story weiter war, allerdings auch noch nicht so weit, dass er hätte eigentlich diesen Boss töten müssen. Okay. Das heißt, wir Was? sind durch die Gegend gefahren, wollten eigentlich ein paar Waffenteile farmen, weil daraus besteht das Spiel auch definitiv, dass du viel durch die Gegend fliegst und Nachschublieferung einsammelst, um dich nachher von den Fertigkeiten zu verbessern, neue Waffenteile zu finden. Und bei dieser Suche haben wir quasi dann durch Zufall einen der Endbosse gefunden. Okay. Ja, was ich noch als Feature da drin habe, was ich ganz cool ansehe, ist für Waffenenthusiasten, also das kann man jetzt gut oder schlecht sehen, aber es ist halt auch einfach geil. Also wer als Mann nicht auf Schusswaffen steht, ich bin absoluter Patriot, also ich würde jetzt nicht sagen, dass man da Leute mit abschießen sollte. Pazifist, ich habe Patriot gesagt, ich meine Ich wollte Pazifist gerade sagen, natürlich. ne? Moment Entschuldigung, mal. Entschuldigung. Komplett das Falsche. Ah, fällt mir ein Film. Naja, egal. Aber trotzdem ist es ja trotzdem, also Sniper, so ein fettes Snipergewehr, da den Lauf austauschen, du kannst den Trigger austauschen, du kannst die Feder austauschen, du kannst Scope, Munition, also du kannst deine Waffe komplett individuell tunen, was total geil ist. Und das ist auch für mich so ein. Also das Spiel hat, das hat es für mich geschafft. Ein gutes Spiel zu sein, aber es ist für mich kein AAA-Titel, weil er halt auch einfach nicht fertig ist. Einmal noch kurz zu deiner Frage, wie viel du gespielt hast. 50 Stunden. Was? Scheiße! Oh Gott, Sehr geil. ja. Läuft bei mir. Okay, ja, man kann da sehr viel Zeit mit verbringen. Ja. Was Und wir glaubst hatten auch du, schon sehr viel Spaß. wie ist der Wiederspiel wert, wenn du es alleine spielen würdest? Also ich spiele sehr viel alleine. Okay. Hast du keine Freunde? Ja, leider. Nein, allein schon aus dem Grund, dass wir die Hauptmission hauptsächlich zusammenspielen und dann diesen kleinen Scheiß wie Waffenteile aufsammeln, diese relativ vielen Nachschublieferungen zu sammeln und zu suchen, das mache ich sehr oft und sehr viel alleine. Okay. Also du kannst es sehr schön aufteilen und du hast quasi, wenn du alleine spielst, hast du ja deine drei Kollegen hier dabei, die KI quasi, Ja. die so an sich, wenn du denen keine Befehle gibst, sind die echt dumm. Also dann machen die gefühlt nichts. Dann stehen die da rum, gucken durch die Gegend und denken sich, mein Gott, hier schöner Kurztrip nach Bolivien gemacht, war günstig, war inklusive, ne? Ja. Wenn du denen allerdings die Befehle gibst, weil du hast so ein schönes Befehlrad und gerade auch mit denen diesen Simultanschuss, heißt das ja, glaube ich, in diesem Spiel, ausführen kannst, dann sind die schon echt geil. Okay. Also dann ist das schon, dann funktioniert das Ganze auch mit denen. Also du sagst, man kann es alleine spielen, aber der Hauptfaktor ist auf jeden Fall, dass man es Ja, zusammen mit Freunden spielt, weil definitiv mit mehreren sonst, Leuten. ja. Es ist alleine spielbar, aber das Spiel ist ganz klar auf einen Koop-Modus ausgesetzt. Okay. Wir haben jetzt knapp 15 Minuten hinter uns. Ich würde jetzt so langsam zum Ende kommen wollen, weil Ja. sonst wäre der Quickie kein Quickie mehr. Was ist deine abschließende Meinung zum Spiel? Daumen hoch, so mittel oder Daumen runter? Ne, im Endeffekt, nachdem ich jetzt auch 50 Stunden gespielt habe, muss ich sagen, Daumen hoch. Okay. Es macht Aber doch eindeutig sehr viel. oder hast du doch noch viel, wenn du jetzt spielst, hast du so Sachen, wo du sagst, ach, fuck, das nervt mich oder oh Mann, warum jetzt die Geschichte oder warum jetzt wieder diese Mission, das wiederholt sich, weil Open World hat ja immer dieses, ganz oft hat man ja auch nur so drei, vier Missionstypen und die variieren dann nur, weil es außenrum anders aussieht, aber grundsätzlich macht man Ja. immer das Gleiche. Also es, im Großen und Ganzen sind es oft diese gleichen Missionen, wenn man es wirklich ganz stumpf objektiv betrachtet. Es fällt aber nicht wirklich auf. Okay. Das heißt, wirklich nervig ist es nicht, weil du immer wieder andere Art und Weisen findest, diese Mission zu erledigen. Sei es Okay. jetzt wirklich ganz stumpf, C4 an die Wand, sprengen, rein da und durch. Oder wirklich Ablenkung mit einer Signalpistole. Mit der Drohne da reinfliegen, alles ordentlich ausspielen. Du hast unendlich viele Möglichkeiten, eine Mission zu erledigen. Die großen Story-Missionen, die wechseln sich auch gut ab von dem, was du machen sollst. Das Okay. funktioniert. Klar, diese kleinen scheiß Nebenmissionen, irgendeinen Nachschub markieren, einen Konvoi überfallen, das ist immer das Gleiche. Aber auch nicht so gleich, dass es irgendwann zur Routine wird, dass du es immer schaffst. Also wir haben es auch oft genug, dass wir einfach verkackt haben. Okay. Also es ist eine gute Abwechslung drin, daher ein Daumen für mich hoch an die Sachen, die nicht gut funktionieren, wie zum Beispiel das Helikopterfliegen oder das Autofahren, was auch nicht so ganz perfekt ist, gewöhnt man sich. Okay. Ja, also du hast es dir ja schon gekauft bei deinen 50 € waren es, glaube ich. Wenn ich jetzt Genau. bei Amazon sehe 40 € und ich weiß, dass ich das nur mit dir spiele, überlege ich mir gerade fast, es zu kaufen. Aber das ist keine jetzt sofort Entscheidung. Das werde ich mir gleich nach dem Podcast aufnehmen nochmal überlegen. Aber grundsätzlich habe ich eigentlich kein schlechtes Verhältnis zu dem Spiel. Es ist einfach nur, dass mich der Grundsatz von Ubisoft nervt, ständig Spiele rauszubringen, die nicht fertig sind und dafür Ja, Vollpreis zu verlangen. Das, kann ich also das, völlig, ist völlig richtig. da kann Ghost Recon selber jetzt nichts für, weil da steht für mich eindeutig der Publisher dahinter. Der hat dafür zu sorgen, dass ein Spiel fertig ist, wenn es rauskommt. Ja, vollkommen Und richtig. das hat Ubisoft leider verkackt. Und deshalb werde ich auch nie wieder mir einen Season Pass holen. Aber das Thema Season Pass und Download Content Oh Gott, das machen finde wir auf ich. jeden Fall. Finde ich, kann ein kompletter Podcast nochmal sein. Ja. Deshalb würde ich das Ganze jetzt erstmal hier beenden. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir, Daniel, für deine Ja, Meinung. immer wieder gerne. Mich interessiert auch, wie ihr den Podcast findet. Deshalb haut mal gerne bei iTunes eine Bewertung rein. Das würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr das macht. Und ja, falls ihr noch was zu fragen habt, schreibt uns einfach bei Facebook, Instagram, wo ihr uns findet. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielleicht Ja, schlaft ihr oder jetzt auch kurz schon, wenn bei. ihr es zum Schlafen gehört habt. Und dann guten Schlaf und ansonsten bis zum nächsten Quickie oder vollen Podcast. Tüdelü. Tschüss! Oh-oh, ich glaube, es wäre besser, wenn wir uns jetzt küssen. Warum? Wir kommen zum Ende, seht ihr? Oh, mein Liebling. Also, ist das gut? Oh, mein Liebling. Sieht nach einem großen Ende aus. Oh!